Fünftes Buch Neuntes Kapitel von Geschichte des Agathon Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 1 von Christoph Martin Wieland Fünftes Buch Neuntes Kapitel Eine bemerkenswürdige Wirkung der Liebe oder von der Seelenvermischung. Ein alter Schriftsteller, den gewiss niemand beschuldigen wird, dass er die Liebe zu metaphysisch behandelt habe und den wir nur zu nennen brauchen, um allen Verdacht dessen, was materielle Seelen für platonische Grillen erklären, von ihm zu entfernen, mit einem Worte, Petronius bedient sich irgendwo eines Ausdrucks, welcher ganz deutlich zu erkennen gibt, dass er eine verliebte Vermischung der Seelen nicht nur für möglich, sondern für einen solchen Umstand gehalten habe, der die Geheimnisse der Liebesgöttin natürlicherweise zu begleiten pflege. Ob er selbst die ganze Stärke dieses Ausdrucks eingesehen oder ihm so viel Bedeutung beigelegt habe als wir, lässt sich aus guten Gründen sehr bezweifeln. Genug, dass wir diese Stelle einer Hypothese günstig finden, ohne welche sich unserer Meinung nach verschiedene Phänomene der Liebe nicht wohl erklären lassen und vermöge welcher wir annehmen, dass bei wahren Liebenden in gewissen Umständen nicht, wie einer unserer tugendhaftesten Dichter meint, ein Tausch, sondern eine wirkliche Vermischung der Seelen vorgehe. Wie dieses möglich sei zu untersuchen, überlassen wir den weisen und tiefsinnigen Leuten, die in stolzer Muße und seliger Abgeschiedenheit von dem Getümmel dieser sublunarischen Welt mit der nützlichen Spekulation sich beschäftigen, uns zu belehren, wie alles, was wirklich ist, ohne Nachteil ihrer Meinungen und Lehrgebäude möglich sein könne. Für uns ist genug, dass eine durch unzählige Beispiele bestätigte Erfahrung außer allen Zweifel setzt, dass diejenige Gattung von Liebe, welche Shaftesbury mit bestem Recht zu einer Art des Enthusiasmus macht und gegen welche Lucrez aus eben diesem Grunde sich mit so vielem Eifer erklärt, solche Wirkungen hervorbringe, welche nicht besser als durch jenen petronischen Ausdruck abgemalt werden können. Agathon und Danae, die uns zu dieser Anmerkung Anlass gegeben haben, hatten kaum 14 Tage, welche freilich nach dem Kalender der Liebe nur 14 Augenblicke waren, in jenem glückseligen Wahnsinne, worin wir sie im vorigen Kapitel verlassen haben, zugebracht. Als die besagte Seelenmischung sich in einem solchen Grade bei ihnen äußerte, dass sie nur von einer einzigen gemeinschaftlichen Seele belebt und begeistert zu werden schienen. Wirklich war die Veränderung und der Absatz ihrer gegenwärtigen Art zu sein mit ihrer vorigen so groß daß weder alcibiades seine danae noch die priesterin zu delphi ihren unkörperlichen agathon wieder erkannt haben würden daß dieser aus einem spekulativen platoniker ein praktischer aristipp geworden daß er eine philosophie welche die reinste glückseligkeit in beschauung unsichtbarer schönheiten setzt gegen eine andre welche sie in angenehmen empfindungen und die angenehmen empfindungen in ihren nächsten quellen in der natur in unsern sinnen und in unserm herzen sucht vertauschte daß er von den göttern und halbgöttern mit denen er vorher umgegangen war nur die grazien und liebesgötter beibehielt daß dieser agathon der ehemals von seinen minuten von seinen augenblicken der weisheit rechenschaft geben konnte jetzt fähig war wir schämen uns es zu sagen ganze stunden ganze tage in zärtlicher trunkenheit wegzutändeln alles dieses so stark der abfall auch ist wird dennoch den meisten begreiflich scheinen aber daß danae welche die schönsten und edelsten von asien welche fürsten und satrapen zu ihren füßen gesehen hatte welche gewohnt war in den schimmerndsten versammlungen am meisten zu glänzen einen hof von allem was durch vorzüge der geburt des geistes des reichtums und der talente nach ihrem beifall zu streben würdig war um sich herzusehen daß diese danae jetzt verächtliche blicke in die große welt zurückwarf und nichts angenehmeres fand als die ländliche einfalt nichts schöneres als in hainen herumzuirren blumenkränze für ihren schäfer zu winden an einer murmelnden quelle in seinem arm einzuschlummern von der welt vergessen zu sein und die welt zu vergessen daß sie für welche die empfindsame liebe sonst ein unerschöpflicher gegenstand von witzigen spöttereien gewesen war itzt von den zärtlichen klagen der nachtigall in stillheiteren nächten bis zu tränen gerührt werden oder wenn sie ihren geliebten unter einer schattigen laube schlafend fand ganze stunden unbeweglich in zärtliches staunen und in den genuß ihrer empfindungen versenkt neben ihm sitzen konnte ohne daran zu denken ihn durch einen eigennützigen kuß aufzuwecken daß diese schülerin eines hippias welche gewohnt gewesen war nichts lächerlicher zu finden als die hoffnung der unsterblichkeit und diese süßen träume von bessern welten in welche sich empfindsame seelen so gerne zu wiegen pflegen daß sie jetzt beim dämmernden schein des monds an agathons seite lustwandelnd schon entkörpert zu sein schon in den seligen tälern elysiums zu schweben glaubte mitten aus den berauschenden freuden der liebe sich zu gedanken von gräbern und urnen verlieren dann ihren geliebten zärtlicher an ihre brust drückend den gestirnten himmel anschauen und ganze stunden von der wonne der unsterblichen von unvergänglichen schönheiten und himmlischen welten phantasieren konnte. Dies waren in der tat wunderwerke der liebe, und wunderwerke, welche nur die liebe eines Agathons, nur jene vermischung der seelen, durch welche ihrer beider denkungsart, ideen, geschmack und neigungen ineinander zerflossen, zuwege bringen konnte. Welches von beiden bei dieser Vermischung gewonnen oder verloren habe, wollen wir den Lesern zu entscheiden überlassen, von denen der zärtlichere Teil ohne Zweifel der schönen Danae den Vorteil zuerkennen wird. Auch dieses, deucht uns, wird niemand so roh oder so stoisch sein, zu leugnen, daß sie glücklich waren. Felices errore suo. Glücklich in dieser süßen Betörung, welcher, um dasjenige zu sein, was die Weisen schon so lange gesucht und nie gefunden haben, nichts abgeht, als daß sie, wie der griechische Autor hier abermal mit Bedauern ausruft, nicht immer währen kann. Ende von 9. Kapitel und Ende von 5. Buch.